Damit gemeint ist nicht nur die neutrale Bezeichnung der Landmasse von Lissabon nach Wladiwostok, sondern für russische Nationalisten wie Dugin meint dies ein Europa unter russischer Dominanz. Ausgerechnet vor der Landtagswahl in Bayern im Oktober 2023 bekannte sich der dortige Landesverband in einer sogenannten Friedensresolution zu diesem Begriff. Zitat: Bayern als Brückenbauer zwischen Ost und West statt als Unterstützer Bidens einseitiger US-Interessen und Geopolitik für eine gezielte Spaltung Eurasiens. Zitat Ende. Auch hier wieder das gleiche Muster. Die AfD verortet Bayern in Eurasien an der Seite Russlands und beschuldigt den US-Präsidenten Biden einer Spaltung dieses Eurasiens. Diese Resolution atmet denselben antiamerikanischen Geist wie die Präambel des Programms für die Europawahl. Und auch hier schimmert das Konzept der raumfremden Macht des Nazi-Staatsrechtlers Schmidt durch. Deren Mitverfasser war Rainer Rotfuß, der seit 2023 im Bundestag sitzt. Der AfD-Mann aus Bayern hat zu Eurasien eine konkrete Vorstellung. In einer Studie für die rechtsradikale ID-Fraktion im Europäischen Parlament im Dezember 2022 schlägt er vor, Zitat: Um jedoch die Toxizität aus den asymmetrischen US-EU-Beziehungen zu nehmen, sollte die sich seit Anfang 2022 manifestierende eurasische Tirade Russland-China-Indien mit Deutschland und Europa zur eurasischen Quadriga erweitert werden. Zitat Ende. Dass mit dem Begriff Eurasien durchaus etwas Bedrohliches für ein freies Europa einhergehen kann, zeigt dessen Verwendung durch den früheren russischen Präsidenten und Putin-Vertrauten Dmitri Medvedev. Wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine benannte Medvedev das russische Ziel. Die Welt titelte am 5. April 2022: Medvedev träumt von offenem Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok. Wie Anhänger des russischen Ideologen Alexander Dugin in der AfD Fuß fassten. Schon bald nach der Gründung der AfD konnten zwei Jünger des Ideologen Alexander Dugin in der Partei ankern. Manuel Ochsenreiter, ein bekannter Rechtsextremer, positionierte sich schon früh als Anhänger von Dugins Idee der multipolaren Weltordnung. Gleich mit der Gründung der AfD suchte er Kontakt zu dem damaligen Chef der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD, Markus Frohnmeier, und brachte damit den aufstrebenden Jungpolitiker in der AfD auf Dugin-Kurs. Ochsenreiter nutzte seine Kontakte zu russischen Nationalisten und bot sich als Strippenzieher für AfD-Verbindungen nach Russland an. Ochsenreiter war auch Gründer des Deutschen Zentrums für Eurasische Forschung und soll seine Kontakte genutzt haben, um Reisen von AfD-Politikern nach Russland und sogar in die von Russland unterstützten Separatistengebiete in der Ukraine zu organisieren. Das recherchierte der Politikwissenschaftler Anton Schechowzow für die Tagesschau am 29. September 2022.